Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Wir Journalisten gehören einer aussterbenden Gattung an, denn obwohl ihr da draußen, ihr Info-Nischen-Elite, Superhörer uns noch zuhört, kommen wir an die Beliebtheit von YouTubern nicht mal ansatzweise ran. Kleines Beispiel, der schwedische YouTuber PewDiePie, der bei YouTube mit seinen Bros Videogames zockt, der hat weltweit 46 Millionen Abonnenten. Das sind ein paar mehr, als wir Hörer haben. Kommt auf 12 Milliarden Videoaufrufe und macht mit seinem Zocker-Video, wie Forbes berichtet, mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr. Da nähern wir uns dann wieder ein bisschen an. Aber jetzt ist er im Zuge eines Warner-Skandals in die Schlagzeilen geraten. Martina Schulte weiß, was passiert ist. Ja, also Warner Brothers hat gerade die US-Verbraucherschutzbehörde FTC am Hals. Die werfen Warner Brothers vor, 2014 auf eher unfeine und auch ungesetzliche Art und Weise versucht zu haben, Buzz für Fantasy-Rollenspiele zu kreieren. Und zwar für Fantasy-Rollenspiele, die so vage an den Hobbit und die Herr-der-Ringe-Trilogie angelehnt sind. Und dazu hatte Warner eine Agentur namens Plate Social Labs angeheuert und deren Job war es, sogenannte Influencer. Also Multiplikatoren. Jetzt nicht uns, wohlgemerkt, ne? Also zu gewinnen, um halt bei Twitter und YouTube das Spiel Middle-Earth Shadow of Mordor zu besprechen. Und die FTC sagt, Warner Brothers habe eben dafür nicht nur hunderttausende Dollar gezahlt, also dass diese Besprechungen möglichst enthusiastisch ausfallen, sondern Variety berichtet auch eben dafür, dass die YouTuber verschleiern, dass sie eben für diese enthusiastischen Kritiken bezahlt worden sind. Das heißt, für die Zuschauer dieser Videos war nicht zu erkennen, dass es sich um gesponserten Inhalt handelt. Genau. Also die Agentur, die Warner Brothers da beauftragt hatte, die hat den Bloggern und den YouTubern ein Pre-Release des Spiels gegeben, hat sie angewiesen, in der Öffentlichkeit bloß nichts über irgendwelche Bugs zu sagen, wenn sie welche finden. Und am Ende des Videos sollten sie dann noch einen eindeutigen Aufruf zum Klick auf so einen Werbelink einbauen. Und diese Agentur hat eben den YouTubern auch, also wie die FTC sagt, klar und auf konspirative Art und Weise gesagt, dass sie halt diesen Sponsorenhinweis auf keinen Fall im Video selbst unterbringen sollen, sondern irgendwo ganz unten im Beschreibungstext des Videos, weißt du, da wo du nur hinkommst, wenn du unter so einem YouTube-Video auf macht das schon? Mehr Informationen wer kriegst. Wer klickt da schon hin? Ja. Also im Prinzip dahin, wo es keiner liest. Ja, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie einer findet, die war absolut minimal. So, ja. Das heißt, weder Warner noch PewDiePie kann man aber vorwerfen, dass sie das Video ohne Sponsorenhinweis rausgeschickt hätten. Nee, also Der war dabei. Der war schon dabei, bloß es hat niemand gesehen. Und PewDiePies Video hat 3,7 Millionen Views erzielt. Aber er war ja nicht der Einzige. Ne? Dazu kamen halt auch noch die ganzen anderen gesponserten Rezensionen von Kollegen wie I'm Wildcat, Silent Core oder Civ HD. Und die FTC, die kam jetzt jedenfalls zu dem Schluss, dass das Ganze eben eine irreführende Aktion war, weil den Verbrauchern eben vorgegaukelt wurde, dass es hier um eine unabhängige Rezension geht. Wir halten einen Moment inne, stellen fest, es ist 9.39 Uhr im Jahr 2016. Wir bewegen uns in einem kapitalistischen System und fragen uns, überrascht uns das wirklich? Nee, also vor allen Dingen, weil ja diese Praxis in der YouTuber-Szene auch alltäglich ist. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir über sowas berichtet haben. Ne, Marken und Unternehmen, die machen das ja schon seit Jahren, dass sie halt die Reichweiten der YouTuber nutzen, um halt irgendwelche Produkte zu platzieren. Und weil eben die YouTuber dafür eben bezahlt werden, gelten halt eben die meisten Videos auch als Sponsored Content. Die FTC sagt jetzt aber halt eben zum ersten Mal, ja, es reicht halt eben nicht, diesen Hinweis darauf irgendwo im kleingedruckten Beipackzettel unterzubringen. Das sei nicht okay. Und das Blog Gulli findet diese Entscheidung auch richtig. Die schreiben hier, YouTuber hätten großen Einfluss auf ihre Fans. Die würden ihren Idolen jedes Wort glauben und ließen sich daher auch leicht manipulieren, indem man ihnen zum Beispiel jetzt ein neues Computerspiel schmackhaft macht und die Meinung dazu dann als die eigene persönliche Meinung verkauft. Der Gorka hingegen, der sieht das total anders. Die glauben, es sei den meisten Gamern mehr oder weniger wurscht, ob es sich jetzt um Sponsored Content handelt oder ob Spielefirmen jetzt irgendwie dafür zahlen, ein Spiel in den Himmel zu loben. Die sagen halt, auf die Zahl der Views eines Videos habe das wahrscheinlich überhaupt keinen Einfluss. Und auch der Ruf der YouTuber würde nicht darunter leiden. schließe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Auch die YouTuber selber haben da bisher sich überhaupt nicht dazu geäußert. Ist ein bisschen deprimierend eigentlich, ne, wenn man sich mal so überlegt. Man könnte ja zum Beispiel auch als YouTuber theoretisch auf die Idee kommen und einfach sagen, nee, nehme ich nicht an das Geld. Ja, oder wenn man sowieso schon so viele Follower hat, wozu braucht man eigentlich noch die paar 10.000 Euro von Warner Brothers? Weil man macht ja sowieso schon die ganze Kohle über die Klicks. Kommen wir nochmal zu Warner Brothers. Wie war die Strafe für die? Ja, das war ja totales Scherz, ne? Also die sind wirklich, Engadget schreibt hier auch, also so easy sind die wirklich davon gekommen. Also so ein bisschen du, ne? Mach das bloß nie wieder. Schlimmer Finger, du. Genau, und in Zukunft musst du halt deinen gesponserten Content irgendwie besser kennzeichnen. Und die müssen jetzt halt auch die YouTuber darauf hinweisen und so weiter. Wenn die es nicht gescheit machen, kriegen sie kein Geld. Es ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Schritt in die richtige Richtung, aber... Ich glaube, im Endeffekt, wie gesagt, den meisten Leuten ist es wahrscheinlich leider wurscht. Gesponserte Werbung bei YouTube-Videos von bekannten YouTubern wie zum Beispiel PewDiePie. Informationen von Martina Schulte, unserer Netzreporterin. Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase?